Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge Lästerschwestern. David sitzt hier drüben. Ja, da sitze ich. Ich sitze hier. Ich möchte gleich... Lass uns doch mal... Nochmal bitte. Also jetzt wisst ihr zumindest geografisch, wo wir so sitzen. Wir wissen aber nicht, wo ihr so seid, aber das ist egal. Hauptsache ihr hört uns zu. Wir haben nämlich wieder einen bunten Strauß schöner Themen. Ja, als allererstes wollen wir euch heute einen Kanal vorstellen, den wir selber auch gerade erst kennengelernt haben. Genau, das haben wir vorher noch nie, also ich kenne mich in dieser ganzen Spieleszene jetzt nicht mehr aus. Ich kenne so die klassischen, ne, Pete's Meat, Kronk, und da hört es auch schon auf, weil mich dieses ganze Thema halt nicht wirklich interessiert. Vor ein paar Jahren zum Beispiel, als Montana Black plötzlich so bekannt wurde, oder da war der ja schon wahnsinnig groß, da dachte ich mir, wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Warum, wo hat er seine Millionen Abonnenten her? Ich verfolge das einfach zu wenig. Das habe ich aber bei ganz vielen Kanälen inzwischen. Es gab mal so eine Zeit, ich würde sagen, so vor 3-4 Jahren, da kannte ich wirklich jeden Kanal, der in Deutschland irgendwie Geld verdienen konnte. Also das ist so jeden Kanal bei 100.000 Abonnenten, den kannte man, wenn man in der Szene drin war. Inzwischen gibt es Kanäle mit so 1 Million Abonnenten, wo ich denke so, warte mal. Was? Ja. Wer bist du? Wo kommst du her? Ja, so. Das, also, und witzigerweise, weißt du was, wo ich letzte Woche staunen musste? Cold Mirror, die ja nun wirklich A, eine der ersten war und B, eine der besten auf YouTube, die hat letzte Woche die 1-Million-Marke geknackt. Jahre nach den ganzen anderen. Das ist echt, Jahre nach den Leuten, die sie inspiriert hat, überhaupt mit YouTube anzufangen. Ja. Also, das ist mega spannend. Da sieht man aber, dass Regelmäßigkeit wirklich der treibendste Faktor auf YouTube ist. Weil sie ist halt jemand, der jetzt vor ihrer Zeit bei Funk, sie ist ja jetzt inzwischen auch bei Funk, also bei den Öffentlich-Rechtlichen, da kommt jetzt regelmäßig Content, aber davor hat sie ja öfters mal so Phasen gehabt, wo halt mal einfach mal für ein halbes Jahr kein Video online kam. Ja, ja. So wie bei David Hein und Rob Bubble. Ja, und bei ihr war es halt auch immer so, dass sie sich immer verweigert hat, so auf irgendwas aufzuspringen, auf irgendwelche Trends. Mhm. Und du hast halt auch nie gewusst, wenn ich diesen Kanal jetzt abonniere, was kriege ich dann am Ende? Ist es ein Comedy-Video? Ist es irgendwie eine Song-Parodie-Sache? Ist es was mit Harry Potter? Was den Kanal irgendwie ausmacht, aber offensichtlich, also für viele ist Abonnieren wie so eine Werbung, wie so eine Währung. Ich kenne es ja von mir, ich habe nur ganz wenige Kanäle abonniert, weil ich mir, wenn ich in die Abo-Box klicke, will ich halt auf einen Blick sehen, ist da was Interessantes und nicht irgendwie, also wenn ich zum Beispiel jetzt Pete's Meat abonnieren würde, die am Tag 8 neue Videos bringen, da würde ich ja meine anderen abonnierten Kanäle gar nicht mehr finden. Na, ich gucke mich da immer durch. Also ich habe, glaube ich, so über 300 Kanäle abonniert, aber ich scrolle dann immer ziemlich weit runter. Die und Zeit habe ich nicht, so. Robin, tut mir leid. Ja, David Hein, ein beschäftigter Mann. Ja. Aber, also herzlichen Glückwunsch an Cold Mirror an dieser Stelle. Aber was, das ist gar nicht der Kanal, den wir euch vorstellen wollten. Stimmt, das ist nämlich ein Kanal mit auch rund 200.000 Abonnenten, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Nee. Der Kanal heißt Fatih Brate. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Ist auf jeden Fall ein netter, junger Mann, der gerne Prank-Videos macht. Kreative Prank-Videos, wirklich harte Arbeit, die da reinfließt. Ist immer ein bisschen schwierig, glaube ich, auditiv Sarkasmus rüberzubringen, aber ich glaube auch, es ist einfach absoluter Müll. Also er macht zum Beispiel so iPhone-Prank ist ein Video, wo sie halt einfach so ein kaputtes iPhone auf dem Boden festtackern und dann laufen Leute vorbei und versuchen es aufzuheben und schaffen es nicht. Genau. Aber das ganze Ding ist... Das haben sie durch eine Kartoffel gefilmt und... Genau, mit einer Kartoffel, die auf dem Stativ irgendwo ins Gebüsch gesteckt wurde, wo 2 Meter Headroom drüber sind. Also halt die Hälfte des Bilds ist der Himmel und du siehst dieses iPhone fast gar nicht und es ist einfach, die Qualität ist scheiße, der Ton ist scheiße, ist alles, also wirklich die mieseste Videoqualität aller Zeiten, hat trotzdem relativ viele Views und hat halt immerhin 200.000 Abonnenten. Diese komische iPhone-Prank hat 1,2 Millionen Klicks. Warum wir da überhaupt drauf aufmerksam geworden sind, weil ehrlich gesagt gibt es von diesen Kanälen mittlerweile jeder. Das ist ja ein bisschen das Ding, was ich immer sage, weil das so erfolgreich ist, macht halt diesen Schrott jeder Affe mittlerweile nach. Und Fatih Brate ist offensichtlich einer von den Primaten, die sich aber dachten, wir machen das erfunden. So. Er hat was erfunden. Er hat sich was ganz Neues ausgedacht. Das ist sogar international viral gegangen. Es ist auf Reddit groß durch die internationale viralen Trends gegangen. Ja. Und zwar hat er sich überlegt, ich bin schlecht im Computerspielen. Ja. Ich würde aber gerne zu Fortnite, was gerade eines der wirklich größten Spiele aktuell und eigentlich auch der letzten Jahre ist, wirklich super virales Ding gerade, das würde ich gerne spielen, ich kann es aber nicht. Was mache ich? Ich tue so, als würde ich es spielen können, indem ich ein Video von einem anderen YouTuber runterlade, das bei mir einfach hinschneide, mich filme, wie ich dieses Video gucke und so tue, als würde ich gerade spielen. Also ich reagiere immer, wenn ich jemanden erschieße, dann tue ich auch wirklich so, als hätte ich gerade, oh, das war aber gerade ein anstrengender Feuerkampf, den ich da hatte. Er hat aber in Wirklichkeit, also alles, was er macht, ist sich quasi beim Reagieren zu filmen. Also quasi hat dieses React-Level 1 höher gesetzt. Das ist die nächste Stufe, ja. Und wir regen uns noch über Sami Slimani auf, der halt eine Videoidee 1:1 kopiert, aber wenigstens nachdreht. Ja. Er hat wenigstens die Arbeit gemacht, sich selber nochmal nachzudrehen. Das Video heißt ein Kill, eine Schelle. Das heißt, immer dann, wenn der Vati jemanden abgeschossen hat oder wenn er getötet wurde, kriegt er eine Schelle von seinem Bruder. Muss seinen Bruder in meine runterhauen, ja. Genau, und er hat sich gedacht, dass sie wollten einfach mal ein kleines Video drehen und sie wollten, da haben niemandem was Böses gewollt, sie wollten einfach ein unterhaltsames Video. Das ist dann die Entschuldigung, die auf diesen Skandal danach kam. Also, wir haben uns dabei gar nichts bei gedacht und es ist überhaupt nicht aufgefallen, dass das ja ein bisschen blöd ist, einfach den Content anderer Leute zu klauen. Reddit halt durch die Decke gegangen, weil der Inhaber des Videos ist so ein Kanal aus den USA mit ein paar hundert Abonnenten. Ein paar hundert, glaube ich, inzwischen sind es ein paar tausend. Also ganz kleiner Typ, der da halt einfach beklaut wurde und plötzlich seinen Content irgendwo anders Geräusch findet. Dieses Geräusch ist mittlerweile so wieder unser Sidekick. Man hört das nicht. Nee? Okay, der Windows-Sound von Robin ist wieder losgegangen. Aber also der Typ hat ein Video gemacht, wo er quasi aufgedeckt hat, oder ich weiß nicht, ob ihm das jemand geschickt hat oder ob er es selbst gefunden hat, aber er hat dann gesagt, hey Leute, das ist mein Video, schreibt ihm das bitte. Dann haben so Leute wie Montana Black darauf reagiert, haben ihn im Livestream auseinandergenommen. Auf Reddit ist das Ding, wie gesagt, viral gegangen und jetzt berichten die legendären Lester-Schwestern, damit auch wirklich der Rest von den Leuten, die überhaupt nichts davon wissen wollten, auch noch wissen, dass Fatih Brate einfach sich hinsetzt und wir haben es ja geguckt. Ja. Es ist wirklich so, sobald jemand erschossen wird im Video bei Fortnite, da erschrickt er sich richtig. Also er schauspielert sich da wirklich auch in Richtung Oscar. Ich nehme an, das ist seine Bewerbung fürs nächste Jahr. Also was man dazu sagen muss, das Oscars Video an sich. Oscars so Fortnite, kann man dann nächstes Jahr sagen. Das Video an sich ist schon echt lustig und dreist. Aber was halt noch viel lustiger ist, finde ich, ist, dass er danach ein Entschuldigungsvideo macht, das Video, um das es geht, nicht löscht, was ja auch ganz klar jede Art von Urheberrecht verletzt. Und in diesem Entschuldigungsvideo aber halt auch solche Sachen sagt wie, ja, jetzt kriege ich Ärger hier und Leute wollen, dass mein Kanal gelöscht wird. Dabei habe ich doch jahrelang jetzt hart hier gearbeitet und wirklich qualitativ gearbeitet und man kann echt nicht abstreiten, meine Videos sind gut geschnitten. Ja, und dann, exzellent geschnitten. Das ist, also. Wir haben uns mal Schwester geht fremd, nee, oder irgendwie Freundin geht fremd Prank und den iPhone Prank. Also wir haben nur mal meine Freundin ist schwanger Prank. Ja. Also es ist, oh Gott. Alles also wirklich die unterste Qualitätsstufe und dann auch noch Content klauen und nicht verstehen, was daran ein Problem ist. Und den dann auch nicht zu löschen. Wie dreist kann man eigentlich sein? Ja, der macht immer noch Views. Ne? Und das ist halt echt krass. Durch den Skandal sammelt er wahrscheinlich noch mehr davon. Ich finde es ja bei Montana Black auch immer so interessant, dass der hat das ja in der Vergangenheit immer wieder auch gemacht und ist, glaube ich, für mich auch federführend dafür verantwortlich, dass Tanzverbot überhaupt erst so explodiert ist. Denn die ersten mehreren 10.000 Abos hat Tanzverbot 100% durch den Beef, den er mit Montana Black hatte, weil der sagte dann irgendwann, ich glaube im zweiten oder dritten Schritt, ey, ich reagiere jetzt nicht mehr auf Tanzverbot, der will das ja nur, ich habe ihn durchschaut, ja, dumm gelaufen, so weil, das war dann ein bisschen zu spät und Tanzverbot hat ja dann das Spielchen einfach dann zu seinem Kanalkonzept gemacht, nachdem er sah, das funktioniert halt blendend mit Montana Black. Sich einfach mit jemandem per Ansage anzulegen. Und jetzt hat er halt Fatih Brate auf den aufmerksam gemacht. Wir fallen auf diesen Trick nicht rein. Deswegen hier kein Link zu Fatih Brate. Und wir haben seinen Namen auch audioell haben wir ihn geschwärzt. Ja, ja. Aber ich finde das ganz gut. Wir können direkt eigentlich übergehen zum nächsten Thema. Wir haben jetzt unseren Kanal vorgestellt. Aber dieses Thema der Kanäle, die man nicht kennt und die irgendwie so entdeckt werden. Weil wir hatten, glaube ich, jetzt beide in letzter Zeit so Momente, wo wir so auf YouTube komplette Nischen entdeckt haben und gedacht haben, in was für eine Welt habe ich mich hier gerade begeben? Das hast du ja immer wieder, dass du bei YouTube mal surfst und dann denkst so, Moment, was ist denn da gerade in der Sidebar? Was wird mir denn da gerade für ein Quatsch empfohlen? Allerdings ist das immer irgendwie aus meinem Universum. Mhm. Ne? Es hat immer irgendwas mit Filmen, mit Games oder YouTube zu tun oder mit Leuten, die ich kenne. Aber was mir halt was mir gar nicht aufgefallen in langer Zeit ist, dass es ganze Nischenszenen auf YouTube gibt, von denen ich noch nie gehört habe. Und diese Woche hast du eine entdeckt und ich habe von einer gehört, die wir euch mal vorstellen wollen. Erzähl doch erstmal, was du mir geschickt hast. Also meine Entdeckung war, ich fand es einfach nur mega skurril. Meine Tochter wollte gerne einen Krankenwagen sehen. Sie hat gesagt, sie würde gerne einen Tatütata. Und dann, dann haben wir auf YouTube einen Tatütata ausgesucht. Und das erste Video, was dann angezeigt wurde, war eins mit irgendwie so 50.000 Aufrufen. Du hättest ja auch einen in die Fresse hauen können und sagen, ich hol dir Tatütata, ja. Und dann hätte der einen gerufen. Echt? So, das machen wir dann, wenn die Kameras aus sind bei der Erziehung. Okay, alles klar. Das ist einfach nur so ein Video gewesen, wo jemand dann, und das fand ich dann halt so skurril, 25 Minuten lang zusammengeschnitten hat, alle Krankenwagen-Einsätze in Nürnberg in einem Zeitraum richtig aufwendig gefilmt. Also mit Stativ und Kamera-Zoom und Schwenk. Also da wird wirklich dann an irgendeiner Straßenkreuzung immer und immer wieder gefilmt. Wie halt ein Krankenwagen, mal ein Krankenwagen und ein Notarzt, mal ein Krankenwagen und Polizeiauto zusammen über diese Kreuzung fahren mit Blaulicht. Und dann wird da gezoomt und dann hinterher geschwenkt und so mega aufwendig. Und dann dachte ich, was ist das? Wer nimmt sich denn die Zeit, sich da bitte mehrmals in der Woche irgendwo in Nürnberg hinzustellen und Krankenwagen zu filmen und das dann zusammenzuschneiden und hochzuladen? Und wer guckt sich das dann an, dass das 50.000 Aufrufe hat? Sind das auch alles nur kleine Kinder, die gerne mal einen Krankenwagen sehen wollen? Und dann gucke ich so in die Kommentare und dann sind die Kommentare so, die Namen der Leute, die Kommentare geschrieben haben, Polizeieinsatz Bayern 12112, Blaulichtfan 9000, Police Rescue Mission, also lauter so, also die Leute haben auch wirklich Kanäle, die sich an, und dann gehst du auf die Kanäle, sind das auch alles Kanäle, die so 2, 3, 4, 5.000 Abonnenten haben, die nichts anderes machen, außer Einsatzfahrzeuge hochzuladen. Dann sind wir noch bei dem auf den Kanal gegangen und geguckt, was der sonst noch so hochlädt. Dann hat der Einsatzfahrzeuge aus der ganzen Welt. So, ich war in Madrid und habe in Madrid eine ganze Woche lang nur italienische und, du weißt hier, spanische Geografie. Ja, auch, ja, beides. Die, Hauptsache Madrid. War überraschend, dass die italienischen Fahrzeuge plötzlich in Spanien waren. Auf jeden Fall irgendwie ausländische Fahrzeuge jeder Art nachgefilmt. Und dann am besten ist dann irgendwie so ein Video ATV und Jeep Bergwache, wo dann Leute in die Kommentare schreiben, also auch wieder so Blaulicht-Fan und Leute, die eine Sirene als Profilbild haben und so, da schreiben dann drunter, ja, ganz krass, das ist der ATV von der FW Bayreuth bei Fichtensee, das ist der mit den 3000 kW Power, mega krass, weil das ist die neue Edition aus 2017, den wollte ich schon immer sehen, geil, dass du den endlich mal vor die Kamera bekommen hast. Und dann schreibt jemand anders drunter so, ey, du hast im Titel Jeep, aber ich sehe da keinen Jeep, weil das ist nämlich kein Jeep, das ist ein VW Amrak, das ist ein spezielles Einsatzfahrzeug. Das Jeep zu nennen, ist ja sowas von frech, weil Jeep ist eine Eigenmarke und hat mit diesem Einsatzfahrzeug überhaupt nichts zu tun. Also auch so Hater in dieser Community, die dann so rumstänkern. Also, das sind alles so Leute, die früher bei Wetten, dass wahrscheinlich so einen Einsatzwagen aus Bamberg am Geschmack des Auspuffs erkannt haben. Ich finde das immer geil, so in diesen, das hast du, glaube ich, auch nur im Internet, wo du diese in diesen Szenen, diese Kommentarkultur auch hast. Ich habe mal für ein Video, ist schon lange, lange her, dass ich das mal machen wollte. Ich habe es nie gemacht, da hatte ich noch das alte Kanalkonzept auf Behind, nämlich das ja keins war, wo ich einfach alles auch gemacht habe. Und da sollte ein Video sein, ich fand das immer wahnsinnig lustig, auf Pornhub die Kommentare zu lesen. Und da lasst du manchmal auch so Sachen, ich hatte auf ein Video geklickt, natürlich zu Recherchezwecken, wo so ein Pärchen hat gerade frisch geheiratet und dann ist natürlich so die erste Liebesnacht. Sie noch im Brautkleid, er noch im Anzug. Und ich gucke dann in die Kommentare, weil ich wieder sammeln wollte, und es steht gleich als erster darunter, nee, Fake, die haben gar keinen Ehering. Und da dachte ich, wer guckt in einem Pornofilm tatsächlich darauf, ob die wirklich auch Eheringe haben in so einem Eheding? Das ist wie beim Fake-Taxi oder so zu gucken, nee, also die Plakette, die ist nicht echt aus London. Das ist gar kein Taxi. Und ich glaube, der Typ hat auch keine Fahrerlizenz. Also nur so, da sind manchmal Kommentare. Und was ich da auch wahnsinnig geil finde, ist, Leute, die dann schreiben, meine PlayStation funktioniert nicht mehr ganz, ich komme im Level Nummer 7 bei Resident Evil Revelations nicht mehr weiter, kann mir jemand helfen? Da gibt es wirklich solche Sachen, weil ja die Kids Das habe ich mal, Pornhub hat mal eine Studie rausgehauen, dass wenn das PlayStation Network zum Beispiel crasht und für eine Weile nicht, dann gehen die Zahlen bei Pornhub überdurchschnittlich hoch. Das heißt, viele entlasten sich quasi zwischen so einer, wenn der Server mal wieder down ist. Das nur mal kurz als Einwand, weil ich so eben lachen musste wegen den Kommentaren. Aber diese, dass die da so drunter abnörden auf Einsatzfahrzeuge, finde ich wahnsinnig krass. Ich kannte es vorher gar nicht. Ich finde das so spannend, weil letztendlich ist es ja eigentlich gar nicht so weit weg von den Nischen, in denen wir uns bewegen, nur dass die meistens ein bisschen größer sind. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand, der noch nie Kontakt zu Videospielen hatte und der findet dann Let's Play und der findet dann raus, warte mal, da sitzen Gruppen von Menschen den ganzen Tag nur vor dem PC und filmen sich, wie sie dabei spielen, ist wahrscheinlich genauso skurril, wie da filmt jemand den ganzen Tag Krankenwagen. Das ist ja live immer schön zu beobachten gewesen bei Stefan Raab, wenn der irgendeinen YouTuber bei sich auf der Couch hatte, dann war ja immer so diese Frage, und damit kann man Geld verdienen? Die war dann irgendwann so ein bisschen, dass ich mir dachte, Junge, jetzt müsstest du es langsam verstanden haben, aber das hast du ja immer wieder, dass Leute das fragen. Ich glaube, das hat sich in den letzten 2 Jahren ein bisschen gelegt. Also ich werde das auch fast gar nicht mehr gefragt. Es ist halt einfach in der Popkultur angekommen, dass es dieses Influencer-Tun gibt, wo du nichts können musst, außer ein Selfie zu machen. Und schon bist du jemand und bist vielleicht sogar reich. Ich habe tatsächlich mal geguckt, auch was gibt es denn noch so. Weil ich hatte einen anderen gefunden, den hat mir nämlich Max geschickt. Er schickt mir ein Video, meine Morgenroutine mit meinen Girls, mit meinen Babys. Und ich gucke mir das an und dachte mir erst so, was will er? Er schrieb nur runter, das müssen wir unbedingt nachdrehen. Und da ist so ein junges Mädel, so ich würde mal schätzen, so um die 20 vielleicht, vielleicht 18, die auch noch zur Schule geht und darin schreibt. Mit ihren Babys. Genau, Kinder. Und die hat 3 Kinder. Mhm. Und ich dachte, puh, sportlich in dem Alter schon 3 Kinder, na, holla die Waldfee, da haben, was hast du denn sonst noch für Hobbys? Ja. Also ein typischer Mama-Vlog, meine Morgenroutine, Mutter filmt ihre Babys. Und ich dachte so, die Babys, die bewegen sich gar nicht so wirklich. Sind die tot? Ist das Totenstarre? Was ist mit denen? Sind die vielleicht alle behindert? Und dann stellt sich irgendwann heraus, das sind Puppen. Alle 3 sind Puppen. Und wie ist, obwohl, ich habe dann mit Max geredet und du hast mir das auch gesagt, weil du das schon kanntest. Es gibt eine Szene auf YouTube, wo Mädels mit sogenannten Reborn-Puppen so tun, als wären sie Mütter und das wären ihre echten Babys. Und ich dachte, da ist wirklich eine Welt für mich zusammengebaut. Also, was ist denn jetzt los? Ich habe das auch relativ, kurz davor kennengelernt durch meine Freundin, die über Mama-Vlogs, wo Mütter mit echten Babys sozusagen ihre Morgenroutine filmen, darauf gestoßen ist. Und die hat mir davon rückständig erzählt. Rückständig, ja. Du musst nicht mal mehr welche machen. Ja, kannst einfach Zukunft direkt loslegen. Die Zukunft ist da. Ja, ich glaube, das ist das. Für Leute, die Mama-Vlogs drehen wollen, kaufst du halt einfach so eine Puppe. Nee, was man dazu sagen muss, diese Reborn-Babys, ich meine, der Name auch schon, Reborn-Babys, die sind wirklich unglaublich echt aussehen. Ja, die sind sehr also original. Von der Entfernung getreu. Und mit der schlechten Kamera habe ich es nicht erkannt. Ja. Super creepy auch, wenn man sich das dann anguckt und weiß, dass das Puppen sind, weil die halt sehr originalgetreu sind, sich auch angeblich auch sehr echt anfühlen und so weiter. Die sind eigentlich für Frauen gemacht, die eventuell ihr Baby verloren haben und dann sozusagen damit irgendwie psychologisch dann umgehen sollen oder für Frauen, die keine Kinder haben können und das deswegen so nutzen oder für Leute, die eben sich darauf vorbereiten wollen, dass sie die nächsten Kinder haben. Da gibt es sogar Versionen, die dann auch wirklich schreien und also die wirklich auch Bedürfnisse äußern, damit du wirklich so ein bisschen trainieren kannst. Dafür sind die eigentlich da, aber diese Community aus jungen Kindern, sehr jungen Mädchen. Ja, ja, ja. Wir hatten jetzt mal geguckt gerade, weil ich kannte nur, wir hatten den Kanal Maggie's Reborn Welt. Wir wollen jetzt auch hier gar nicht irgendwie lästern oder so, darum geht's nicht. Wobei, es ist ja unser Kanal, aber tatsächlich ist es bei uns beiden eher komplettes Unverständnis. Nein, und ein bisschen auch bin ich verängstigt. Geschockt. Weil also, es halt wirklich so wirkt. Ich habe noch einen anderen gefunden, Lily's World und so. Es gibt da wirklich viele Kanäle, die haben alle die so 15. Wahnsinnig jung. 15 bis 17.000 Abonnenten. Genau, Lily's World, die wirkt in den Videos, als wäre die 11, 12, 13, 14. Diese Maggie's Reborn World, die meine Freundin auch gefunden hatte, die ist, glaube ich, würde auch sagen, 15, 16, 17 Jahre alt maximal. Und die hat auf ihre Videos, um das mal vielleicht für euch darzulegen, zum Teil bis zu 500.000 Klicks. wo sie dann erzählt, wie hat das meine Klasse aufgenommen und wie sehen das überhaupt andere Leute, denn offensichtlich wurde sie für diese Sache früher auch gemobbt, weil sie das seit frühester Kindheit, sie erzählt in einem Video, dass sie mit 4 Jahren anfing zu merken, dass sie Puppen nicht wie andere Kinder durch die Gegend geworfen hat und denen die Arme verdreht hat. Sondern wie ein echtes Kind behandelt. Wie ein echtes Kind behandelt hat. Und das, also, da muss man dazu sagen, also die haben nicht einfach nur eine Puppe, die haben, also die kaufen wirklich Babynahrung und tun so, als würden sie die mit der echten Babynahrung füttern. Die haben wirklich einen Tagesablauf, also wirklich um 9 wacht mein Kind auf, dann wird's gewickelt, dann wird's angezogen mit echter Babykleidung, die ich von meinem eigenen Geld gekauft habe. Dann gehe ich mit dem für eine Stunde spazieren. Also alles, was ich als Vater und meine Freundin als Mutter und wir beide als Eltern tatsächlich mit unserer Tochter gemacht haben, als sie noch ein kleines Baby war, machen die auch jeden Tag mit demselben finanziellen Belastungen, die da auf einen zukommen. Ja, sie fährt dann mit dem Kinderwagen rum, du sagst das selber. Kinderwagen kostet irgendwie 500 Euro, also was? Also mega skurril und es wirkt halt echt so ein bisschen wie so eine psychische Krankheit. Ja, also sie sagt halt in einem Video, sie freut sich halt direkt, wenn sie nach Hause kommt, als erstes auf das Kind, um mit dem Kind dann rauszugehen und natürlich ist das Ferndiagnose, ich kann jetzt hier nicht sagen, ob sie sonst noch irgendwelche anderen sozialen Kontakte hat oder so, aber das klingt schwer nach psychischer Krankheit. Also ich, vielleicht kennt ja von den Hörern jemand das oder hat sich damit schon mal mehr auseinandergesetzt oder kennt vielleicht sogar jemanden, denn diese Szene, wir hatten gerade mal geguckt, auch gegoogelt, in Amerika gibt es zahlreiche Videos dieser Art, also das Thema ist nicht nur jetzt 2-3 Nischenkanäle hier in Deutschland, sondern dass diese Puppen werden gerade auch in so Vlogs und wer weiß, wie die Dunkelziffer aussieht bei Leuten, die da nicht eben ein Video mitmachen. Mhm. Da würde mich wahnsinnig interessieren, was da der Hintergrund, also was da wirklich der psychologische Antrieb ist. Und man kennt, es ist ein starkes Muttergefühl auf der einen Seite, aber das muss ja, das hat für mich, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so aus dem Stand mit Verlust vielleicht oder Verlustängsten oder so. Sie sagt in ihrem Video, dass sie ihre Eltern sehr früh verloren hat. So, wer weiß auch, wie gesagt, aber es ist, wer sich das mal angucken will, Reborn Baby oder beziehungsweise Maggies Reborn-Welt, es ist super gruselig, dazu zu gucken. Ja, ja. Also ich find's mega faszinierend. Also zum einen sagt sie auch selber von sich immer wieder, dass es ein Hobby ist. Also das ist aber natürlich ein Hobby, das sehr krass das eigene Leben beeinflusst und mit einnimmt. Und es gibt dann auch wieder Kommentare, weil dann macht sie halt solche Videos wie die Morgenroutine und sagt halt solche Sachen, ich möchte unbedingt Kinder haben und ich bereite mich halt damit jetzt auch so ein bisschen darauf vor und so. Und dann sind halt echte Mütter, die da drunter kommentieren und sagen so, hey, mach mal langsam, es ist ganz süß, was du da spielst, aber du sagst, dein Kind wacht um 9 Uhr morgens auf. Hab bitte mal ein echtes Baby. Ja. Weil ich glaube, was das ist nämlich das wirklich Beängstigende. Das sind junge Mädels, die denken, ich habe da jetzt die ganze Zeit mit so einem Baby gespielt, ich weiß, wie das ist, ein echtes Lebewesen dann in den Armen zu haben. Weiß ich gar nicht. Und das ist halt echt was anderes. Ich weiß gar nicht, also sie wirkt ja sehr reflektiert, wenn man das Video guckt. Ne? Sie sagt auch nicht irgendwie, das sind meine Babys. Also sie sagt es zwar so, manchmal aber sagt sie es, manchmal nicht. Ja, also kommt immer darauf an. Und es gibt so ein paar andere Kanäle, wo halt wirklich, da wird nie diese vierte Wand durchbrochen, sondern es ist immer so, das ist übrigens Lennox, mein Kind. Wow, alter Schwede. Ja, es gab eine Szene vorhin, da hat sie dann an das Kind rangezoomt und dann zu zeigen, wie es gerade aufgegessen hat. Und dann siehst du in diese toten Augen dieser Babypuppe. Das ist tut mir echt leid. Creepy. Wie Chucky, die Mörderpuppe, Teil 18. Also wenn mir jemand irgendwie mal den Schreck meines Lebens verpassen will, einfach so eine Reborn-Puppe in die Dunkelheit irgendwo in mein Zimmer in die Ecke setzen. Und deine Tochter einfach so ausgetauscht. Ersetzen. Ja, die ist ja inzwischen ein bisschen älter. Ja. Ist ja kein Baby mehr. Ach, das kriegen wir hin. So. Ich glaube, ich bin zum Beispiel so verpeilt, wenn du hier als Reborn Robin sitzen würdest, ich würde es nicht merken. Ja. Aber es ist witzig, diese ganze Szene, man hat das ja in den letzten Jahren tatsächlich erlebt, dass so Kanäle aus der Nische keine Nische mehr wurden. Ich erinnere mich, vor einem halben Jahr ist so ein Kanal viral gegangen. Da hat ein kleiner Junge aus London hat einfach Chicken Wing Läden getestet. Der ist da durchgelaufen und hat nach Crunchigkeitsfaktor einfach, der ist da rein, hat irgendwie sich immer Chicken Wings bestellt und ich habe das geguckt. Das war so geil, wie er da stand und dann hat er sich die Finger noch so abgeleckt und hat so, no, the tastiness factor, it's delicious, it's great, but it's a little bit too spicy, I think. Und dann immer dieses Geschmatze zwischendrin. Und ich dachte so, warum kann ich nicht abschalten? Was ist da los? Und es gibt ja diesen Kanal, den Junkfood-Tester. Mhm. Ist auch ein Deutscher. Das ist ein Deutscher, ja. Der wahnsinnig groß damit geworden ist. Ich glaube, der hat auch 1 Million Abonnenten. Ja. Es gibt einen Kanal oder auch eine ganze Szene von Leuten, die Spielzeug auspacken. Ja. Mhm. Einfach auspacken. Ja. Punkt. Das gibt es mit Überraschungsei-Figuren, das gibt es mit allen möglichen Sachen. Ja, also ich zum Beispiel gucke das tatsächlich mit Magic the Gathering-Karten. Also Kanäle, aha, die halt dann so seltene Magic-Booster öffnen von vor 20 Jahren. Und dann ja, aber da hast du noch Karten diesen Überraschungseffekt. So. Aber wenn du einen, also wenn du jetzt ein Überraschungsei auch. Ja gut, dann noch am ehesten, aber will jetzt jemand über einem gewissen Altersdurchschnitt wissen. Ich meine, was ist ja immer Schrott drin. Gucken natürlich auch viele Kinder, da muss man dazu sagen. Also viele Kinder, die halt dann diese Spielzeug-Auspack-Videos gucken. Ja, das stimmt allerdings. Aber es ist, es gibt ja da wirklich zahllose Kanäle. Wenn man jetzt so ein paar funny Sachen wie How to Basic noch mit reinbezählt und so. Was ich vor ein paar Jahren tatsächlich mal herausgefunden habe, ist, dass es eine Dunkelszene gibt. Ich habe einen Artikel bei Wise gelesen, zur Crushing-Szene. Was ist Crushing? Es gibt ja Live-League. Früher gab es halt Rotten.com, Ogrish.com, also diese Plattform, wo du dir halt so diese ganzen Videos angucken konntest, wo Leute tot, ja, ja. Irgendwie aus dem beim 9/11. Snuff-Films. Genau, Snuff, und, Ermordungen durch irgendwelche Terroristen, dann, wo sie bei 9/11 aus dem Fenster gesprungen sind und solche Sachen. Aber auch so die berühmtesten Sachen, wie zum Beispiel Mr. Glass oder Two Girls, One Cup oder wo so Männer, die von Fernen vergewaltigt werden. Und es gibt eine Szene, die nennt sich Crushing-Szene. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was es ist? Irgendwas wird gecrushed. Genau. Ich weiß nicht, ich will nicht wissen, nicht, will, was gecrushed nicht wird. Irgendwas, sondern kleine Tiere. Es ist ein Fetisch, es gibt sogar einen Film namens Enemy, wo das sogar auch in einer Szene mal thematisiert wird. Aber ansonsten ist es eigentlich so ein Ding, was nicht wirklich bekannt ist in der Popkultur. Ich habe es nur irgendwann mal mitbekommen, weil es mir auch irgendwie reingespült wurde. Und durch den Artikel hatte ich mich noch mal mehr belesen. Es gibt Menschen, die erotisch oder den Kick daraus bekommen, wenn kleine Tiere, es ist üblicherweise so Nager, Frösche, wenn die zerquetscht werden zu Tode. Gerade wenn Frauen das mit gläsernen, hochhackigen Schuhen machen und dann halt kleine Tiere bis hin zu Katzen oder Bibern, die dann einfach zu Tode getrampelt werden. Das gibt Leuten einen Kick und da gibt es Videos, die auf YouTube nicht gelistet waren ganz lange Zeit. Es gibt einen Kanal, der so Videos gemacht hat, der das am Anfang so versucht hat, dass er sich daran gearbeitet hat und der hat auf seinem Kanal dann so Sachen, der hieß Boots for Crushing oder so hieß der. Der hat einfach Lego-Spielzeuge zerdrückt, der hat Gläser mit seinen Boots zerdrückt und so wie Hydraulic Press. Ist Hydraulic Press eigentlich in Wirklichkeit ein Fetischchannel? Eigentlich so, ja. Will it Blend ist ein Fetischchannel. Und das Video war im Grunde so, dass du dir dachtest, weird, was ist das für ein Typ? Und wer guckt sich das an? Aber noch nichts, wo man sagen würde, das müsste man jetzt anprangern. Aber unten in der Videobeschreibung war ein Link zu einem Blog. Und auf diesem Blog, da hast du dann weitere Links bekommen zu anderen Videos, wo sie dann Tiere zerquetscht haben. Und YouTube hat da ganz lange nichts gegen gemacht. Die waren halt ungelistet auf YouTube hochgeladen. Das heißt, du konntest sie in der Suche nicht finden, aber nur, wenn jemand drauf verlinkt hat. Und das war dann irgendwann bekannt. Mittlerweile, so wie ich dem Artikel, wenn man danach googelt, kann man auch entnehmen, dass diese Videos mittlerweile, oder dass dieser Kanal zumindest weg ist. Aber es muss, also ich würde mal davon ausgehen, dass es, wenn man ein bisschen graben würde und wenn man direkte Links hätte, dass man dann auch ganz andere Sachen finden würde bei YouTube. Also es gibt auch da, es gibt Szenen, von denen weißt du gar nichts und von denen willst du auch gar nichts wissen. Ich habe mir nie eins dieser Videos angeguckt. Ich habe mir aber auch tatsächlich nie Two Girls, One Cup oder so. Also muss man nicht sehen. War immer so diese Sache, wo ich mir dachte, so, ich gucke gerne Horrorfilme, aber ich muss jetzt tatsächlich, mein Leben ist nicht bereichert, wenn ich sehe, wie Leute enthauptet werden oder wenn Mädels Scheiße fressen. Das ist so sehe ich genauso. Das sind vor allen Dingen Bilder, die brennen sich ein. Und davon habe ich genug gesehen in meiner Zeit in NAMM. aber ja, ich glaube, wir können das Thema da abschließen. Ja, vielleicht schreibt uns doch mal, ja. Vielleicht kennt ihr eine skurrile Nische auf YouTube, ich weiß nicht, ob es muss ja nicht gleich eine Szene sein, aber manchmal gibt es ja so Kanäle, die sich auf Sachen so, es gibt zum Beispiel einen Kanal, der nur Teletubby-Sachen, Teletubby-Spielzeuge auch riesengroß. Vielleicht kennt ihr da was, könnt ihr uns gerne schreiben. Genau, immer unter dem Hashtag Lästerschwestern, am besten auf Twitter oder. Genau, wenn ihr auf Twitter unter dem Hashtag verlinkt unsere beiden Twitter-Accounts am besten mit, dann sehen wir es auch direkt. Ja. Genau. Ja. Ja, wir gehen wieder zurück zu Sachen, die ein bisschen bekannter sind, ein bisschen mehr durch die Presse gehen. Nämlich in Amerika gab es einen Skandal. Puh, ja, den habe ich herausgefunden. Skandal. Einen großen Skandal. Das war tatsächlich eher so eine kleine skurrile News, wo ich dachte, wow, was es alles für Sachen gibt. Ach, da fällt mir übrigens gerade ein, weil ich es gerade sehe, falls den jemand von euch kennt, RC Live Action ist ein Kanal mit 656.000 Abos, wo ein Typ so tut, also die Videos sind geschnitten und gefilmt mit echten Sounds von Trucks, die irgendwo langfahren. Und wenn du genau hinguckst, sind auch das alles Modelle. Das sind alles RC, also ferngesteuerte Autos. Ja. Bagger, Trucks. Und der fährt damit in den Videos umher. Die Videos heißen zum Teil RC Concrete Mixer, also Betonmixer. Accident, er fährt eine Rampe runter, fällt dann damit um, das Ding hat 13.000 Views. Ich verstehe, es ist mir absolut unbegreiflich, aber um das war nur nochmal abzuschließen. Ja, nee, es gab eine News, die fand ich super witzig, nämlich beim amerikanischen, bei der amerikanischen Version American Idol, das heißt ja bei uns. Deutschland sucht den Superstar. Ist es Deutschland sucht den Superstar? Ja, ne? Und da ist unter anderem ja Katy Perry in der Jury und einer derjenigen, einer der Talente der Jungen, die sich vorgestellt haben, um zu singen, war der 19-jährige Ben Glaser. Und Ben Glaze. Und Ben Glaze hat gesungen wie ein junger Gott und sagte dann in der Vorstellung, dass er noch nie eine Freundin hatte und er könne ja kein Mädchen küssen. Ich weiß nicht, wie sie auf dieses Gespräch gekommen sind. Ja, ich glaube, das sind einfach so dieses typische Ding, siehst du ja bei Deutschland sucht den Superstar oder bei all diesen Castingshows immer. Da sitzen halt echt viele Redakteure, ist ja von Böhmermann auch mit diesem Vera in Wien Bausucht-Frau-Ding aufgedeckt worden. Du suchst halt die Leute, die am verrücktesten sind, die krassesten Stories haben und kitzelst das halt so ein bisschen aus denen raus, weil das halt macht halt für das beste Trash-Fernsehen, wenn Leute halt solche persönlichen Infos dann über sich preisgeben. Pass auf, das ist eine Geschichte entstanden, die kann es so nur in Amerika geben und in einer Irrenanstalt. Nämlich Ben Glaze sagte dann, oh, ich habe noch nie ein Mädchen geküsst, was kann ich machen? Und Katy Perry sagte dann, das, was sich jeder Mensch auf dem, naja, nicht jeder, also, aber was sich viele junge Kerle wahrscheinlich erträumen würden, komm mal vor, ich gebe dir einen Knutsch auf die Wange. Mhm. So, und dann geht er vor zu ihr, zum Pult, er hält seine Wange hin, sie hält ihre Wange hin, er will sie küssen auf die Wange und dann dreht sie das Gesicht um, sodass sich ihre Lippen beide treffen. Ja. Also Katy Perry hat diesen Jungen geküsst. Das war Missbrauch. Sein erster Kuss mit Katy Perry. Ja. Und da würden natürlich jetzt viele Männer sagen, oh, ich würde auch gerne mal Katy Perry küssen. Ja. Das Ding ist, der Junge hat sich dann hinterher, also im ersten Moment natürlich alle so, oh, lustig, süß. Der Junge hat sich hinterher dann öffentlich darüber beschwert. Mit der New York Times hat er ein Interview gemacht, in dem er sagt, dass er sich diesen Moment für seine wirkliche Freundin aufheben wollte. Und er ist jetzt entjungfert. Und für ihn ist das ein tragischer Moment, weil er sich, er wurde konservativ erzogen. Und für ihn ist dieser erste Moment in seinem Leben, den er nur einmal haben kann, der ist ihm jetzt genommen von dieser Katy Perry. Und ich denke mir nur so, Benjamin Glaze, bitte geh dich irgendwo begraben, denn auf diesem Planeten bist du einfach nur fehl am Platz. So, was ist mit solchen Leuten? Obwohl ich dazu sagen muss. Oh Gott, das was ist kommt ja, jetzt? Pass auf, das ist ja immer das, wo das Hashtag MeToo. Stell dir mal vor, wir drehen die Rollen um. Ja. Und das wäre ein junges, 18-jähriges Mädchen bei Deutschland sucht den Superstar. Und Dieter Bohlen sagt, komm mal her, Mädchen. Und dann küsst er sie auf den Mund. Ja, aber das was wäre das denn für ein Skandal, wenn jemand wie Dieter Bohlen ein junges Mädchen ungefragt auf den Mund küsst im Fernsehen? Ja, aber das ist immer so diese Argumentation, die gerne in der Feminismusdiskussion aufgemacht wird mit dieser umgekehrten Psychologie, die meiner Ansicht nach vorne und hinten hinkt. Weil ja diese Rollenverteilung nicht schon seit Jahren zu Ungunsten des Mannes liegt. Aber das heißt doch nicht, dass trotzdem jemand sagen kann, so, ich möchte nicht von Katy Perry geküsst werden. Ganz bin ich voll deiner Meinung und ich finde es auch richtig zu sagen, dass man auch als Mann sagen kann, ey, das war jetzt übergriffig. Das finde ich schon richtig. Allerdings muss man auch Butter bei die Fische, wir Männer haben einfach eine ganz andere Schwelle, bei der wir uns beschweren würden, weil uns eine Frau in den Schritt fässt, weil uns eine Frau... Aber ist das nicht tatsächlich auch ein Teil des Problems, dass Männer sich dann eben nicht öfter äußern können, weil sie es, also das hat man, das hat man ja ganz oft bei diesen Lehrerinnen, das gibt es irgendwie ganz viel öfter, dass irgendwelche Lehrerinnen mit Schülern schlafen. Da gibt es irgendwie tausende Fälle, die immer durch die Presse gehen und meistens sind das ja dann auch ganz junge, sehr attraktive Lehrerinnen, ja, die dann auf den Mugshots irgendwie, wenn sie ins Gefängnis müssen, da abgelichtet werden und dann man wieder hört so, was, diese 23-jährige junge Lehrerin hat einen 14-jährigen Schüler vergewaltigt, ja, der soll auch froh sein, als ich 14 war, da hätte ich gerne mit so einer attraktiven Lehrerin rumgemacht. Du, also man sagt, es ist ja trotzdem immer noch ein 14-jähriger Junge, der in dem Moment von jemandem in einer Autoritätsperson missbraucht wurde. Das ist vollkommen richtig. Und das ist auch strafbar. Und gerade im Alter von 14 Jahren, das ist halt jetzt ein Beispiel, wo man sagen kann, okay, da ist man vielleicht noch deutlich zu jung, um nicht zu begreifen, was passiert hier eigentlich gerade mit mir. Aber ich würde schon behaupten, dass der Durchschnittsjunge, also ich erinnere mich, als ich in dem Alter war und bei mir die Hormone durchgeknallt sind, wäre da meine Lehrerin zu mir gekommen und hat gesagt, ich fick dich jetzt hier auf dem Pult weg, da hätte ich gesagt, nimm mich! Da hätte ich doch nicht an irgendwelche juristischen Eventualitäten das danach tut gedacht. Tut der 14-Jährige in dem Moment wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber trotzdem, ich meine, der hat das ja dann auch wahrscheinlich in den meisten Fällen ja willentlich mitgemacht. Ja. Das ist trotzdem nach dem Recht. Ist vollkommen recht, richtig. Und das ist ja dann, obliegt ja dann, ist ja auf ihrer Seite vor allem. Ja, weil es natürlich, also ich habe ja tatsächlich lange Zeit als Jugendleiter in der evangelischen Jugend gearbeitet, in Bayern. Und da ist das auch immer so ein Thema in der Ausbildung gewesen, sozusagen, weil du hast ja natürlich, du bist dann nicht so viel älter, aber du bist halt oft 18 und die Leute, die Konfirmationsunterricht machen, sind 14 oder sowas. Also ja. Oder du bist sogar nur 17 und die sind 14 und so weiter. Wird man da eigentlich ernst genommen dann? Ja, da geht es ja nicht darum. Da geht es ja eher darum, dass du sozusagen der coole große Bruder bist, der halt das Programm organisiert, sozusagen. Also da geht es ja, das ist ja mehr so. Also du musst nicht nach vorne Sommercamp gehen und so Zeug. Und sagen, so, Achtung, stillgestanden. Nein. Ist Konfirmationsunterricht. Da gibt es immer noch einen Pfarrer, der das Zeug macht. Wir waren dann dafür zuständig, sozusagen so die coolen Sachen zu organisieren. Ja. So, also mit dem Religionszeug haben wir gar nichts zu tun gehabt. Es war mehr so, wir gehen dann zusammen auf so eine Insel in so einem See und organisieren dann ein Camp und haben da Spaß und so weiter. Und da geht es dann um Spiele und Gruppenbildung und Spaß haben und so weiter. Und der Religionsteil, das kann dann der Pfarrer machen, da haben wir nichts miteinander zu tun. Da war auch keiner religiös, lustigerweise. Also keiner von den Leuten aus der Jugendgruppe hatte irgendwie was mit Religion groß am Hut. Aber es war immer sehr, sehr schön, so als Jugendlicher, sich so zu organisieren und irgendwie so coole Gruppenarbeit zu machen. Auf jeden Fall, da ging es halt auch oft ganz darum, du bist halt in einer Verantwortungsposition. Und natürlich darfst du nicht mit deinen Schützlingen in dem Moment dann irgendwas anfangen. Ja. Es sei denn, du bist im Pornocamp. Es ist halt nicht okay. Und das ist bei Lehrern ja genau das Gleiche. Und es ist immer schwierig, weil du weißt ja nicht, was da jetzt am Ende für vielleicht falsches Verhältnis zu Sexualität oder zu Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden, so, weil ne, wir sind uns beide einig. Also ich wollte gar nicht sagen, ey, das ist vollkommen cool, wenn 20-jährige Frauen oder 25-jährige Frauen mit 14-jährigen Jungs ins Bett gehen, weil die Jungs wollen das ja. Das ist immer noch trotzdem Unrecht. Was ich nur sagen wollte, wir sind von einem Beispiel darauf gekommen, wo ein junger Kerl von einer schönen Frau geknutscht wurde. Und also tatsächlich ist für mich, das unterscheidet jeder für sich. Und wenn er sagt, so, das ist so sein großer Traum, wie gesagt, was willst du auf diesem Planeten? Der ist sexuell ist unsere Gesellschaft mittlerweile ja nun wirklich aufgeklärt, möchte man meinen. Selbst die Unaufgeklärten ja immer noch 50 Shades of Grey, wo sie reingehen können und sich dabei irgendwie aroused fühlen können. Aber das soll er für sich ausmachen. Trotzdem würde ich gehe einfach von mir aus und bei mir ist es einfach komplettes Unverständnis, wenn man da sich hinstellt und sagt so, oh, eine Frau hat mich jetzt angefasst, hat mich geküsst. Also ich glaube, dass man da die Grenzen als Mann, ich glaube, man hat sie weiter gesteckt. Oder ja, man steckt sie automatisch weiter, weil man denkt so, vielleicht entsteht daraus ja jetzt mehr. Guck mal, die hat mir jetzt gerade ans Bein gefasst. So, du siehst dich ja in so einer Rolle immer noch so in dieser typischen Situation, als ne, wenn du so ein wenn du so diesen Jägergedanken hast, so als wenn du so ein Alpha-Männchen bist oder so, dann im Club, denken wir mal an, im Club, eine Frau kommt vorbei, streift dich am Bein oder fässt dich an der Bar an. Wären die Rollen umgetauscht, würden ganz viele Frauen dann, ne, gehen sehr schnell in eine Defensivhaltung, weil die ja gerade schöne Frauen. Weil sie das auch viel mehr erleben. Ich glaube, das ist der Unterschied. Die werden ständig angetauscht. Wenn ich mich mal so zurückerinnere, also jetzt vor meiner Freundin und so, das kann auch echt, also ganz oft, also wenn so eine Frau proaktiv auf dich zukommt und dann halt solche ersten Moves macht, weil das kann auch voll toller, so fürs Selbstbewusstsein, was volle Sache sein, ich glaube, jemand sogar, ist proaktiv sogar, da interessiert. Ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube, für viele Männer ist es sogar eher einschüchternd, weil sie das so sehr nicht gewohnt sind, dass Frauen es gibt ja, und das finde ich ja das Tolle an der aktuellen Gesellschaft, dass die Frauen immer selbstbewusster werden, auch mit ihrer Sexualität immer bewusster umgehen und nicht mehr dieses Ding ist, wie früher, in der Zeit, in der meine Oma groß geworden ist, wo es hieß, so, wenn die auf einer Party einen Mann mit nach Hause nehmen wollte, war sie die Schlampe des Dorfes. Das ist es heute einfach nicht mehr. Und wenn, dann einfach nur noch in den rückständigen Ecken. Also ich finde, dass das ist ein gutes Fazit, was man daraus ziehen kann. Also ich finde, er hat absolut jedes Recht, zu sagen, ich wollte das nicht auf meinem Planeten. Ich persönlich finde, er hat absolut jedes Recht zu sagen, so, ey, ich wollte das nicht und jemand hat was mit meinem Körper gemacht, was ich nicht wollte. Wir wollen über den lästern, du kannst doch jetzt nicht dich hinter den stellen. Ich stelle mich jetzt hinter ihn. Wahnsinn. Trotzdem muss ich sagen, ich glaube, was ich als sozusagen Fazit, was ich ihm persönlich mitgeben würde, ist, dass man, das finde ich, ist, was du sagst, sozusagen ganz, geh dich ganz schön. Das ist dein Fazit. Nein. Ja. Dass man vielleicht, ich finde, auf der einen Seite ist es halt etwas sehr Romantisches zu sagen, man legt sehr viel Gewicht in so einen ersten Moment, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass oft zu viel Gewicht in so erste Male gelegt wird. Und gerade bei solchen Themen. Tut das noch jemand so? Ja, also, ja, anscheinend. Und in Amerika auch viele, weil da gibt es ja sehr viele, die sehr religiös sind und sehr konservativ erzogen werden. Dann hast du ganz viele Rosamunde Pilcher-Romane gelesen, glaube ich so. Weil ich meine. Ich habe ja da gelebt in Arkansas. Also da sind ganz viele, die sind. Da hast du noch Purity Rings mit deiner Freundin. Da tauschst du Ringe aus, mit denen du schwörst vor Gott, dass du dein erstes Mal erst nach der Ehe haben wirst und so weiter. Ja, okay. Ich glaube, ich vergesse das immer, dass wir hier halt einfach einen sehr liberales Land sind und vor allen Dingen auch sehr aufgeklärt und gerade was das Thema Sexualität angeht, das ist ja alles noch sehr verpönt in einigen Staaten, noch mehr als in anderen. Und ich glaube, es gibt immer noch auch Staaten, wo Blowjobs verboten sind oder so. Also das ist immer das Gesetz der unterschiedlichen Bundesstaaten. In Arkansas war zum Beispiel, als ich da war, ich weiß nicht, ob das inzwischen geändert wurde, auch noch legal, dass du deine Frau einmal im Monat schlagen darfst mit einem Stock, der nicht dicker ist als dein Daumen. Also diese skurrile US-Gesetze. Und das war halt eines davon für Arkansas. Und dann stell dir vor, da ist so ein riesiger Typ, der so eine Deformation hatte. Der hat den dicksten Daumen der Welt. Das ist einfach so ein 1-Meter-Daumen. Und dann jede Frau, die mit ihm zusammenkommt, denkt sich, oh Gott, er hat zwar eigentlich so ein netter Kerl, aber er hat so einen großen Daumen. Ja, also was ich mitgeben wollen würde, ist, dass man eben vielleicht, ich finde das auf der einen Seite sehr romantisch, aber ich glaube, es wird zu viel Gewicht darin reingesetzt. Weil wenn er jetzt den Rest seines Lebens sozusagen ist immer scheiße findet, dass er eines Tages Katy Perry geküsst hat und deswegen jeder andere Kuss jetzt irgendwie so ein bisschen vorbelastet ist. Ach komm, genieß doch. Das würde ich ihm mitgeben. Das sagt der New York Times, Mann, weil er einfach sich noch, wahrscheinlich ist er rausgeflogen, hat bei American Idol. Jetzt braucht er die Aufmerksamkeit. Das ist als Künstler seine geile Gelegenheit jetzt gerade. Da hätte ich jetzt gerne Publikum, da hätte ich jetzt gerne Live-Show und die würden dir nämlich auch ordentlich den Marsch blasen. Ihr könnt uns das gerne auf Twitter schreiben. Aber sehr gespannt auf eure Live-Show, das können wir gleich mal sagen. Ja. Es wird diese Live-Show geben. Wir wollen noch nicht ankündigen, wann, aber wir hatten es ja neulich schon mal gesagt. Aber sehr bald. Also wir können sagen, wann und wo, also das genaue Datum noch nicht, aber wir können sagen, es wird im Ende Mai sein in Berlin. Genau. Wir werden das erstmal hier in Berlin starten und wenn das erfolgreich ist, wenn das funktioniert, dann würden wir auch auf Tour in andere Städte gehen. Wie gesagt, was wir machen, ist da einfach eine spezielle Bühnenshow präsentieren, also wo wir einen Podcast ganz normal aufnehmen, wo ihr aber da sitzt, wo ihr mit euch involvieren könnt. Wir überlegen uns gerade so ein paar Sachen, die wir machen können vielleicht zeigen wir dann zum Beispiel auch einfach die Dinge, über die wir sprechen oder so, da gucken wir gerade. Aber ja, es wird eine Live-Show geben und da freue ich mich sehr und dann würde ich gerne, bei solchen Punkten würde ich gerne mal ins Publikum gehen und fragen, was sagen die Leute dazu? Ja, finde ich spannend. Genau, wir haben noch ein Thema, oder? Wir haben noch ein Thema, und zwar, das ist mir jetzt in letzter Zeit öfters begegnet. Zum einen hat Hand of Blood neulich getweetet, das ist auch schon ein paar Wochen her, wann hören YouTuber endlich auf, sich dafür zu schämen, dass sie Werbung machen. Dann habe ich jetzt neulich bei Fest und Flauschig, dem Konkurrenz-Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ich würde nicht sagen, dass das Konkurrenz ist. Wir sind besser. Auf unserem Level bewegen sich. Die können nicht mithalten. Die machen jetzt unter anderem Werbung für eBay. Ich glaube, es ist, glaube ich, so ein seltsames Konstrukt, dass die von Spotify bezahlt werden, die quasi eingekauft haben. Aber Spotify schaltet jetzt Werbung, um quasi wieder das Geld zurückzubekommen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall läuft jetzt vor diesem Podcast Werbung für eBay. Und da haben sie wohl, und das ist, also muss man dazu sagen, ein 6-Sekunden-Spot, wo er am Anfang sagt, übrigens eBay, bla bla bla, und dann kommt am Ende nochmal, und übrigens eBay, bla bla bla. Und da haben die richtig auf den Sack bekommen für, dass sie Werbung machen. Und da haben sie sich jetzt neulich in dem Podcast verteidigt und meinen so, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wir machen das nicht, weil wir einfach Bock drauf haben, das umsonst zu machen. Wir machen das, weil das Teil von unserem Job ist. Spotify macht das nicht, weil sie einfach gerne Charity machen, sondern die müssen auch irgendwie Geld verdienen. Und irgendwie müssen wir das ja alles bezahlen, was wir hier tun. Und 6 Sekunden und dann nochmal für eine Marke, die halt jetzt echt nicht scheiße ist. Oder du benutzt halt entweder eBay oder nutzt es nicht so. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, als würden sie Werbung für Drogen oder was weiß ich machen. Kommt mal darauf klar. Und ich hatte jetzt einen ähnlichen Fall. Ich habe auch jetzt Werbung gemacht auf meinem Kanal für Bubble. Das ist so eine Sprach-App, wo man Sprachen lernen kann. Und die haben mich halt gefragt, hey, hast du Bock? Wir wollen einfach nur ein Sponsoring machen, wo du einfach unsere App kurz vorstellst. Videos sind's egal. Das ist demnach relevant, muss man vielleicht mal kurz erklären. Ganz oft, wenn man mit Marken zusammenarbeitet, hat man gewisse Vorschriften. Also da kommt eine Marke und sagt, wir wollen das Drehbuch vorher lesen, es soll um das Thema gehen, wir wollen das Drehbuch vorher abnehmen, wir wollen das Video vorher abnehmen und so weiter und so fort. So wie wir es bei Game of Thrones zum Beispiel. Genau, also Sky muss man dazu sagen, wir haben für Nerdscope zum Beispiel mal ein Video gemacht mit Sky für Game of Thrones. Es ist ein ganz tolles Video bei rumgekommen, auf das ich auch sehr stolz bin. Nur, was man dazu sagen muss, das ist halt dann ein Prozess, wo eine Marke mitredet und wo man dann halt mal das eine hin und her hat oder auch die eine oder andere Meinungsverschiedenheit hat und am Ende sozusagen, eine Marke halt einfach. Gibt's die Nerdscope nicht mehr. Damit hat das jetzt nichts zu tun, aber das ist also da redet halt dann plötzlich eine Marke mit. Ja. Und das schränkt in manchen Fällen in der Kreativität ein, wo man dazu sagen muss, gleichzeitig auch so ein Video wie das Game of Thrones Video wäre natürlich dann ohne die Markenkooperation auch nicht möglich. Also ist es irgendwo gerechtfertigt. Ich finde solche Kooperationen super. Ich mache die auch sehr gerne, wenn dabei ein Video entsteht wie das Game of Thrones Video, was wir sowieso gemacht hätten, dann vielleicht ein bisschen anders, aber was wir hätten wir auch so gemacht, wenn wir einfach so das Geld hätten rumliegen haben und gesagt haben, wir haben Bock da drauf. Also dann hätten wir trotzdem gesagt, wir machen einen Sketch zu Game of Thrones. Was hier keiner hat. Genau, aber das Geld hat halt keiner rumliegen und deswegen ist es nur möglich, dadurch, dass eine Marke kooperiert und dann ist es auch okay, dass sie mitreden. Also wir können ja mal ganz kurz hinter die Kulissen blicken lassen. Wir haben alleine für die Produktion, also wo wir für die Drehorte, für das Café, das wir gemietet haben, für die Technik, die wir ausleihen mussten, für die Leute, die uns geholfen haben, Maske, Location Scouting, weil wir alles parallel gemacht haben. Also ich habe das Ding ja, habe Regie geführt, habe nebenbei mit Robin das Skript gemacht. Robin hat die ganze Produktion übernommen, hat also alles, die Organisation geleitet quasi und es war gar nicht möglich, dass innerhalb von der Kürze der Zeit, und solche Marketing-Kooperationen sind leider immer super kurzfristig, sodass wir am Ende, ich glaube, bei 25.000 Euro nur für die Produktion über 20.000 Euro nur für das ganze Zeug, dann nochmal einen ähnlichen Betrag für die ganzen anderen YouTuber, die noch mitgespielt haben und so weiter. Also, machen das halt leider nicht. Die machen es auch nicht kostenlos, weil es natürlich auch wieder Werbung ist. Also dieses Video war nur möglich mit einer Marke, weil dieses Geld hätten wir sonst einfach nicht aufgebracht. Und deswegen war das eine tolle Kooperation, die was Tolles ermöglicht hat. So, jetzt bei Bubble, da war es anders. Da habe ich einfach am Anfang des Videos gesagt, ey, übrigens, das heutige Video wird euch präsentiert von diesem Unternehmen. Die bieten das und das und das und das an. Wenn euch das interessiert, Links in der Videobeschreibung. Das ist die Art und Weise der Werbung, wie das in Amerika eigentlich bei YouTube heutzutage Standard ist. Und Philip DeFranco oder auch ein Kanal, den ich gerne gucke, Linus Tech Tips, Das sind Leute, die sind sehr bekannt dafür, dass sie das eigentlich in jedem Video haben. Also in jedem Video ist ein anderer Sponsor. Also wenn euch das interessiert, guckt euch gerne mal Linus Tech Tips an, weil das ist wirklich krass. Da haben die nämlich wirklich in jedem Video teilweise 2, 3 solche Sachen drin, wo am Anfang dann kommt. Und übrigens, hier ist der neue Intel-Prozessor. Und übrigens, hier gibt es noch einen neuen Lüfter. Und übrigens, auch präsentiert von dieser Tastatur. Mhm. Und dann geht es weiter mit dem Video, wo sie einen Case vorstellen. Also selbst so große YouTuber wie, also die so richtig angekommen sind, wie zum Beispiel damals Every Frame a Painting, den es ja nicht mehr gibt, aber auch der Nerdwriter, mit dem mich viele sogar vergleichen, die haben am Ende immer dieses Ding, wo sie über Squarespace oder Audible, so, also und so richtig so eine Minute lang, ja. So, wo sie, das ist ja zum Teil dann mit dem Markeninhaber so abgesprochen, dass sie halt die Features erklären müssen und dann du weißt dann im Grunde, den Rest kannst du wegskippen, wenn du es schon mal gesehen hast, aber da ist das ganz normal. Ja, und ich bin ein Riesenfan von beiden Arten der Kooperation. Ich finde das ganz toll, wenn Marken geile Videos ermöglichen. Zum Beispiel jetzt gerade mit den Space Fox, die haben jetzt gerade zu Far Cry 5 ein Video auf ihrem Kanal. Da ist auch wieder unglaublich viel Geld ausgegeben worden, um halt ein richtig geiles Video zu erschaffen in Kooperation mit einer Marke. Und das Video hätten die sicherlich so auch drehen wollen, einen geilen Comedy-Sketch über dieses Thema. Nur durch die Werbung ist es halt möglich gewesen, es so umzusetzen. Und ich bin aber gleichzeitig auch ein großer Fan davon, dass man Werbung eben einfach als Sponsoring in dieser Form einbaut, dass man einfach sagt, so übrigens, weil dann hat der Videoinhalt nichts damit zu tun. Also in dem Video, das ich eingebettet habe, das war auch ein aufwendigeres Video, da habe ich auch mit einer befreundeten Cutterin zusammengearbeitet, die das geschnitten hat, damit ich das alles gebacken bekommen habe, neben all diesen ganzen Sachen. Ich habe hier tatsächlich das Set von Klängern nachgebaut, 1:1, und auch mehrere hundert Euro gekostet, das alles so möglich zu machen und so weiter. Und das Video hat, also ich habe mehr machen können, durch die finanziellen Möglichkeiten, die mir die Sponsoring gegeben hat. Ich war aber, und das ist halt das Wichtige, redaktionell völlig frei in meinem Inhalt. Die Marke hat nie das Thema des Videos, die hat nie das Drehbuch und auch nie das finale Video abgenommen, sondern nur den Werbepart, wo sie halt gesagt haben, bitte nenn die und die und die Features. Und das war der Teil. Das heißt, in dem Fall war wirklich Werbung und Inhalt 100% voneinander geteilt. Und wenn ich ehrlich bin, ist das die Art von Werbung, die ich auch wirklich für moralisch am besten für den Zuschauer halte. Ja. Und was ich dann so spannend fand, war, dass ich so 20 bis 30 Kommentare bekommen habe unter diesem Video, wo Leute sich beschwert haben, dass ich die Werbung nicht mehr an den Inhalt gekoppelt habe und sogar einen, der mir eine Videoidee runtergeschrieben hat, der meinte dann, Robin, warum hast du denn hier ein Video zu Klängern gemacht? Das passt doch gar nicht zur Marke. In der Marke geht es doch um Sprachen. Warum hast du nicht zum Beispiel ein Video gedreht, du bist zum Beispiel beim Tango tanzen und da ist eine und die spricht nur Spanisch und dann entsteht da irgendwie ein Sketch, weil du nicht Spanisch sprichst oder sowas. Okay. Also er hat quasi eine Videoidee entwickelt für meinen Kanal und dann meinte ich so, okay, das hätte ich natürlich drehen können. Ich hätte voll das aufwendige Tanzvideo drehen können, aber in welcher Form hat das irgendwas damit zu tun, was ich sonst auf meinem Kanal mache? Das wäre doch dann ein Werbespot gewesen. Das wäre so, als hätte ich jetzt einfach irgendwie so einen Parfüm-Werbespot oder ein Audi- oder Auto generell Markenspot gedreht oder sowas und einfach bei mir hochgeladen, um Werbung für diese Marke zu machen. Also ich fand das so spannend, weil ganz viele YouTuber machen ja diese sehr integrierten Videos, wo halt auch oft das Thema des Videos sich an der Markenkooperation orientiert. Habe ich auch schon gemacht. Weil es manchmal halt Sinn macht und manchmal es auch einfach Themen sind, wo ich sage, ey, das passt gut zueinander. Und manchmal macht es aber auch einfach Sinn, ein Sponsoring zu haben. Am Ende des Tages, finde ich, ist für den Zuschauer die Version von Bubble die transparenteste. Weil du weißt, wo die Werbung anfängt, wo sie aufhört. Und der Rest des Videos hat nichts damit zu tun, ist inhaltlich getrennt. Das ist wirklich 1:1 wie ein Werbespot im Radio oder im Fernsehen. Da läuft dann, keine Ahnung, irgendeine Big Bang Theory oder was auch immer, dann kommt der Parfüm-Werbespot und dann läuft wieder Big Bang Theory und du weißt ganz genau, okay, das hat nichts miteinander zu tun. Aber wenn Penny plötzlich anfängt, sich bei Big Bang Theory die ganze Zeit mit Parfüm einzusprühen und sie eine ganze Folge drumherum machen, dass Sheldon in der Parfümfabrik eingesperrt wurde, dann würdest du auch plötzlich anfangen und sagen so, warte mal, irgendwas ist hier komisch. Und, ja, wobei das im Kino ja nie dazu geführt hat, dass Leute großartig auf die Barrikaden gegangen sind. Ne? Also du hast zwar mittlerweile immer mehr dieses Ding, wo die so auffällig geworden sind, dass jetzt ein Mark Wahlberg zum Beispiel mitten in der Schlacht in Transformers 4 anhält, um den Bud Light zu köpfen. Oder Krispy Kreme, der Donutladen in Power Rangers. Das fand ich, war das schlimmste Product Placement, was ich je gesehen habe. Es gab jetzt auch einen Ready Player One, den ich diese Woche gesehen habe, der übrigens sehr gut ist, um da hier mal gleich einen Tipp zu geben. Ich lobe ja selten Blockbuster-Filme, aber den fand ich toll. Gleich die erste Szene ist, wie eine große Aufnahme der Stadt in der echten Welt und dann lässt er sich eine Pizza liefern. Die kommt natürlich von Pizza Hut. Ne, und dann große Bild und das fängt dann direkt so an, der Film, mit einem Product Placement, sodass das da ganz viele schon die Augenbrauen hochziehen mittlerweile, aber es irgendwie immer so geduldet wurde. Ne, es ist immer so ein Ding, dass so. Wenn er eine Pizza braucht, ist es dann egal, ob es von Pizza Hut kommt oder nicht, weil du brauchst ja dann irgendwie eine Pizza. Das ist, glaube ich, eher so etabliert so bei Filmen. Das ist so, ne, wie der Aston Martin bei James Bond, das gehört halt. Du musst es halt irgendwie auch finanzieren. Ne? Das ist halt das Problem. Also das Ding ist sozusagen. Und da kommen wir zu dem Punkt, den ich strittig finde, weil ich habe dir ja auch geschrieben, du hattest mir ja gesagt, dass darunter viel los ist, und ich hatte dir ja auch geschrieben, dass ich auch nicht ganz cool war mit deinem Video. Vielleicht muss man da mal weiter ausholen, denn für mich ist das schon immer ein schwieriges Thema gewesen. Ich bin ja sogar zu stolz, einen Patreon-Account zu machen. Ich muss dazu sagen, ich brauche ihn nicht wirklich so, weil ich durch die Dinge, die ich so nebenbei mache, ne, ganz viele haben mich immer gefragt, wie verdienst du dein Geld? Und ich habe es natürlich, man sieht das ja auch auf meinem Kanal, viele mache ich da nicht, deswegen nehme ich damit auch nicht viel Geld ein. Das ist für mich genau der Punkt, weil ich bin ganz bei dir. Ich bin auch jemand, der lange Zeit keine Werbung gemacht hat, und für mich hat die Arbeit an Nerdscope das für mich so ein bisschen geändert, weil da haben wir halt zum ersten Mal wirklich proaktiv mit Marken reden müssen, um diese Sendung überhaupt zu finanzieren, weil es nicht anders möglich war. Aber genau, und da ist das Stichwort, weil es nicht anders möglich war. Aber, und da bin ich ganz offen, jemand, der sich vor eine Kamera stellt und sagt so, hey Leute, hier ist folgendes Thema, bla bla bla bla bla bla, Video Ende. Wer mir erzählen will, und das ist die Argumentation ganz vieler YouTuber, ohne diesen Werbepartner wäre dieses Video nicht möglich gewesen. Dann will mir also eine Melina Sophie erzählen, sie hätte sich nicht auch sonst in den Wandschrank gesetzt und irgendeinen Schrott erzählt, wenn sie nicht ohne die 12.000 Euro. Und auch dein Video, ich meine, ich weiß ja, wie du Videos machst. Du setzt dich ja wenigstens vorher hin und machst ein Skript. Bei den anderen Videos ist es ja sogar noch ein bisschen elaborierter. Also das Video, um das es hier geht, muss man sagen, das hat 3 Tage Arbeit gebraucht, weil ich musste die Wand hier von Klängern bauen, ich musste das alles researchen, um die Sachen einzukaufen. Ich habe das geschrieben, ich habe das über mehrere Tage geschrieben und ich habe es natürlich dann auch noch geschnitten mit einer Cutterin zusammen, die dann auch nochmal bezahlt werden musste. Weil nämlich das Ding, und das ist nämlich das genau das, was du meinst, ich verstehe, was du hast, und ich hatte das auch lange Zeit. Für mich ist es genau so, ich könnte sagen, okay, pass auf, das Video so hätte ich genauso machen können ohne die Werbekooperation, 100%. Das ist anders als bei Game of Thrones. Und ich glaube, das ist das, was bei den Zuschauern auch so komisch ankommt. Weil bei Game of Thrones, da siehst du die Produktionsqualität. Ja. Und du siehst, okay, ich weiß, dieses Video hätte es so auf YouTube nicht gegeben, weil es ist einfach teuer und du siehst, dass es teuer ist. Bei mir ist es ja nicht anders. Meine Videos zum Beispiel sind ja, das, was da Geld kostet, ist ja, jetzt mal abgesehen von den Kosten, die es dann zum Teil hat, wenn ich einen Cutter beauftragen muss, weil ich einfach keine Zeit finde, oder einen Kameramann, der für mich die Interviews zum Teil filmt, oder eben so Assets kaufe. Manchmal habe ich das so, dass ich so Bauchbinden gekauft habe oder Intros oder so. Oder Musik oder sowas. Musik, zum Teil Lizenzen, also so Clips von Babys, die ich natürlich nicht filmen kann. Oder halt auch laufende Kosten. Ich meine, wir haben Büro gemietet, genau. Steuerberatung, du hast, ne? Also es gibt genau, aber das ist halt hauptsächlich die Zeit. Also wenn ich da eine Woche an so einem Video sitze oder manchmal länger, ist das halt eine Woche Arbeit, die da reinfließt. Und das ist halt für mich die Entscheidung, die ich dieses Jahr getroffen habe. Klar, jedes Video, was ich normalerweise mache mit einer Markenkooperation, hätte 1:1 auch ohne das entstehen können, weil der finanzielle Aufwand für das Video bewegt sich zwischen ein paar Euro bis hin zu vielleicht maximal 1.000, wenn man jetzt ein paar Ausgaben tätigt und vielleicht einen Cutter sich anstellt und so weiter. Ne? Ja. Und diese 1.000 Euro könnte ich auch sagen, gut, die kann ich auch aus eigener Tasche eigentlich zahlen, weil mir das Video wichtig ist und eigentlich brauche ich die Markenkooperation nicht. Oder ich habe eine Markenkooperation gemacht und die hat 2.000, 3.000 Euro gebracht und ich kann eigentlich, theoretisch könnte ich diese 3.000 Euro jetzt für die nächsten 3 Videos ausgeben, dann bleibt bei mir nichts übrig, aber ich habe es halt in den Inhalt gesteckt. Ja. Und das mache ich dann auch teilweise. Also ich habe dann danach jetzt auch wieder ein Video gemacht, zur YouTuber-Schule. Da haben wir auch ganz viele Stockfotos gekauft, um das umzusetzen, wieder eine Cutterin bezahlt, die das alles animiert hat und so weiter. Die Musik gekauft, die man da im Video hört. die Effekte für das Intro gekauft und so weiter. Das sind alles Ausgaben, die kriege ich ja nicht zurück, sondern die stecke ich dann in das Video, weil ich das Video lustig fand und ich die Qualität liefern möchte. Und dieses Geld nehme ich dann von anderen Kooperationen, die ich vorher hatte. Das Ding ist nur, und das ist halt, ich habe für mich 2018 jetzt entschieden, ich möchte mehr auf meinem Kanal machen, ich möchte mehr Inhalte machen. Und das kann ich nur, wenn ich eben nicht... Wenn du davon leben kannst. Wenn ich davon leben kann, wenn genau. Und das ist vielleicht diese Unterscheidung, die man treffen muss. So, das ist so ein Ding, was ich halt immer wieder auch habe, auf der einen Seite zu sagen, jemand, der mir in seinem Video erzählt, hey Leute, dieses Video wäre nicht möglich gewesen ohne XY. Und dann ist es halt wirklich nur eine Top 5 oder irgendwas aus dem Internet abgeschrieben ist, dann denke ich mir so, nee. Für mich ist es weniger, dieses Video wäre nicht möglich gewesen, das ist Quatsch. Das sagen aber manche. Aber das stimmt, aber das ist ja heuchlerisch. Aber ich glaube, was es eher ist, sozusagen, der Fakt, dass ich in der Lage bin, regelmäßig Inhalte hochzuladen, ist nur möglich, dass ich ab und zu Partner habe. Also ich glaube, das große Problem, was wir in Deutschland haben, ist es, wir hatten ja da viel drüber geredet, auch in den letzten Jahren, weil das hier offensichtlich auch nicht besser wird. Es ist tatsächlich eher schlimmer geworden. Und wir hatten erst vor ein paar Tagen eine lange Diskussion, weil wir beide ich kriege ja ständig Werbeangebote. Und wir haben jetzt gerade auch wieder welche auf dem Tisch. Ich lehne sehr, sehr viel davon ab. Einfach, ich auch, muss ich auch sagen. Weil sie nicht zu mir passen und ich dann sage, dazu möchte ich keine Werbung machen. Oder aber ich habe keine Idee. Oder wenn ich meine Idee nicht umsetzen darf, wie ich das möchte, auch dann lehne ich ab. Das sind manchmal Beträge so um die 15.000 Euro. Ne? Also nur mal, um zu sagen, was so man so bekommen kann in so einer Influencer-Größe. Und das ist halt schon manchmal, ne, dass du dir denkst so, das Geld, meine Mutter muss dafür mehrere Monate auf den Beinen stehen bei Swarovski, um kleine Kristallsteinchen zu verkaufen. Da schäme ich mich manchmal tatsächlich, was dafür Beträge rumgehen. Aber trotzdem, ne, klingt das manchmal gut. Aber ich sage dann häufig nein, weil ich mir auch denke, so, du willst die Leute nicht überlasten. Hab aber richtig Panik tatsächlich davor. Ich erinnere mich, ich habe vor anderthalb Jahren was gemacht zu Evil Dead. Ich liebe Tanz der Teufel. Und Amazon hatte gefragt, willst du das was zu machen? Und ich habe natürlich gesagt, ja, super, klasse. Ne, die haben mir ein bisschen Geld, es war gar nicht wirklich viel, gegeben. Und da haben wir viel Zeit reingesteckt, haben eine Kettensäge ausgeliehen, haben uns richtig eingesaut, haben so Kostüme besorgt und mit Kamerafahrten gedreht und so Sachen. Und am Ende haben wir wahrscheinlich plus minus null gemacht mit dem ganzen Ding. Ich war aber glücklich damit. Und es gab keinen Ärger auf meinem Kanal. Du hast immer die Leute, die dann sagen, ey, hier ist ja nur noch Werbung. Und dann muss ich immer wieder sagen, nee, Moment, das ist das einzige Video, was dieses Jahr mit Werbung kam. Trotzdem habe ich Panik. Ich habe jetzt gerade eine Anfrage für God of War bekommen, wo ich dasselbe nochmal machen soll, wo Fabian Sigismund sich eine Glatze rasieren soll, um Kratos zu spielen. Er hat ja mittlerweile auch so einen geilen Bart. Und ich habe gesagt, mache ich, weil God of War liebe ich. Es passt einfach perfekt. Und die Art und Weise, ne, sie haben selber sogar gesagt, mach doch das unglaubliche Leben des Fabian Sigismund nur mit Kratos. Sprich, dasselbe nochmal drehen. Auch am Ende mit dem Sohn würde ja jetzt ja perfekt passen. Und das fand ich gut, dass ein Kooperationspartner gleich gesagt hat, mach doch dein Ding. Wir geben dir sogar eine Idee vor. Das muss am Ende nicht mehr sein, außer dass das mit Werbung gekennzeichnet ist. Das musste nicht mal, das hatten sie mir auch gesagt, muss nicht mal so sein, dass ich die ganze Zeit sage, oh, God of War ist super oder hier, God of War erscheint am. Sondern es sollte einfach nur, das Einzige, was drin sein sollte, war, dass Fabian Sigismund als Kratos da zu sehen ist. Das heißt, sie haben halt ihre Bildmarke vertreten. Das hast du sehr selten, muss man dazu sagen, weil ganz viele sich auch sehr einmischen wollen. Aber ich glaube, dass ganz viele Zuschauer immer noch so auf diesem Ding sind, dass sie sagen, dann geh doch richtig für dein Geld arbeiten. Wenn du für die Arbeit, die du auf YouTube machst, Geld brauchst, dann holst du dir doch woanders. Und das ist halt immer so ein nicht Ding, vereinbar. Das ist so dieses Ding, wo man immer wieder sagen muss, den Content, den sie da bekommen und wo sie dann sehr laut halt zum Teil darunter diskutieren, den bekommen sie gratis. Ne? Ja. Und deswegen, das ist das Ding, was ich immer wieder auch sage unter meinen Videos. Ich habe mich ja nie auf Diskussionen eingelassen, wo ich mir irgendwas habe vorschreiben lassen oder wo ich auch gesagt habe, dass ich meinen Zuschauern irgendwas schuldig sei. Ne? Weil Niemand würde jemals die Frankfurter Allgemeine anschreiben und sagen so, ey, du hast dich auf der Straße nicht umgedreht, Chefredakteur XY, weil ich habe dir hinterhergerufen. Ja, oder du warum bist so arrogant geworden. oder warum macht ihr nicht einen Artikel zu da und da? Ich zahle doch jeden Tag 2,99 Euro für deine Zeitschrift. Oder warum zahlt ihr überhaupt 2,99 Euro? Warum gibt es die Zeitung nicht einfach kostenlos auf der Straßenecke? Und da zahlt man ja wenigstens noch was. Da hast du ja noch irgendwie was, wo du sagen kannst, okay, da habe ich was zu verlangen, aber mir wurde dann heute, ich hatte mal eine Diskussion, als Gronkh auf der Gamescom vor anderthalb Jahren sagte so, hey, ich bin jetzt nur noch für meine Fans da. Und jeder YouTuber, der das nicht so macht, den kann ich nicht verstehen. Und das ging so einmal so rum und hatte bei den Fans dieses Ding ausgelöst, dass sie unter jedes Video von anderen YouTubern schrieben, hey, guck, warum bist du nicht so wie Gronkh? Der kümmert sich auch um die Community. Und dann habe ich ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ich finde das voll schrecklich, was Erik da macht, quasi allen anderen YouTubern seinen eigenen Stil aufzuzwängen. Denn dass er viel mit der Community macht und dass er so dieses, ey, ich bin, ohne euch wäre ich nichts Ding macht, das ist sein Bier. Aber mir schrieb tatsächlich ein junges Mädel darunter, hey, was fällt dir ein? Ohne mich wärst du gar nichts. Wo ich dann denke, hey, bleib mal bei, Entschuldigung, dass ich dir die Illusion nehme, aber ich war schon vor YouTube jemand und werde es auch danach sein, wenn ich nur wenn ich Fans bräuchte, um mich als jemand zu fühlen, dann ist eine Menge kaputt. Und ich glaube, bei ganz vielen YouTubern ist das so. Und daher kommt dieses ungesunde YouTuber-Fan-Verhältnis, die dann auch sich einfach anmaßen zu bestimmen zu wollen, wie viel darfst du verdienen? Und vor allem, wenn du wie viel auch immer verdienst, dann hast du das gefälligst auch noch zu kommunizieren. Das ist ja auch immer so ein Ding, wie viel verdient YouTuber XY? Also die meistgeklickten GameStar oder was weiß ich, Promiflash-Meldungen des Jahres sind immer, das sind die reichsten YouTuber. Das ist halt, ich weiß nicht, warum das so ein Ding ist. Ja, also bei Filmstars, ich weiß nicht, ob das zu einer anderen Zeit vielleicht auch mal anders war, aber wenn du hörst so, Jennifer Lawrence kriegt 20 Millionen für den Film. Aber ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand sagt, so 20 Millionen? Ja, das sind ja sowieso Zahlen, die da hast, da fehlt jede Verhältnismäßigkeit. Ja. Du kannst bei solchen Beträgen. Aber das sind ja korrekte Zahlen. Also teilweise hast du siehst ja auch, wenn du jetzt bei Forbes die anguckst, dass so die reichsten Schauspieler, die meistbezahlten Schauspieler sind, dann sind das so zwischen 40 und 90 Millionen pro Jahr. Ja, klar, du hast aber dann ja dann, ne, diese Diskussion ist ja uralt, ne, als die ersten YouTuber damals, YouTuber sage ich schon, als den ersten Filmstars die ersten Marken gebrochen haben und dann Arnold Schwarzenegger, Will Smith, Jim Carrey, dann alle mit Rekordgagen. Immer wieder in den 90ern hat man sich ja dann überschlagen. Die Meldungen gab es immer wieder. Und ich habe zwar nie so dieses Backlash-Ding gesehen, aber damals gab es auch noch kein Facebook. Damals gab es noch kein Twitter. Ich konnte damals also gar nicht, ich wusste gar nicht, was denkt denn jetzt die Henriette aus Darmstadt gerade darüber, dass Will Smith viel mehr Geld dafür bekommt, obwohl sie den ganzen Tag im Krankenhaus steht und Spritzen an Obdachlose ausgibt. Ja. Ich glaube, das ist aber so ein deutsches Ding. Die Amerikaner haben das gar nicht. In Amerika ist das immer dieses Tellerwäscher zum Millionär. Gedenke sozusagen, wenn du jemanden siehst, das ist ja zum Beispiel auch in dem Film The Pursuit of Happiness, finde ich, so ganz geil dargestellt. Ja. Wenn Will Smith da zum ersten Mal diesen Investmentbanker trifft, geht er auf den zu und sagt, du hast ein geiles Auto, wie bist du da hingekommen, wo du hingekommen bist? Erklär es mir. Ja. So. Und das ist eher dieses Ding so, ich sehe jemanden, der erfolgreich ist, ich sehe jemanden, der viel Geld verdient und so weiter. Und da ist nicht die erste Reaktion, aber ich verdiene noch viel weniger. Weil das zu diesem American Dream gehört. Ja, sondern es ist dieses, egal, der hat es geschafft und ich könnte es auch schaffen, wenn ich genau das Gleiche mache wie er. Oder ich mache was anderes und schaffe es dann mit dem, was ich lieber mag. Ich würde lieber gerne eine Restaurantkette aufmachen und damit Millionär werden. Wobei ich eher das Gefühl habe, dass die Hass- und Neidgesellschaft da eine noch extremere ist. Sich nur irgendwie anders darstellt. So, die haben nicht untereinander, unter den Amerikanern dieses Ding, sondern die sind gegen die Mexikaner, vor allem die schwarze Bevölkerung, ne? Dieser Rassenhass, der dann dazu führt, dass es heißt, so, der hat mir den Job weggenommen, der ist, wieso ja, okay, hat der einen anderen Standing? Ne? Das haben wir in Deutschland aber auch. Das haben wir auch, aber wir Deutschen neiden einander auch noch alles. Ja. Das machen die in Amerikaner Amerika besser. In Amerika treffen sich zwei weiße Männer und sagen, geil, du bist reich, ich bin reich, nice. In Deutschland treffen sich zwei reiche weiße Männer. Wie reich bist du? Ne, da wird ja, wie, mein Haus, mein Boot, mein Auto? Ich wollte genau das gerade bringen. Ja, es ist, dieser Werbespot hat im Grunde alles zusammengefasst. Ich glaube, das, ein großes Problem ist aber auch noch, dass Werbung auf YouTube so einen furchtbaren Ruf hat, weil eben ganz viele einfach so miese Werbung machen. Ja, das stimmt. Und so Werbung machen, wo dann Also wo A, jedes Video Werbung ist, Aaron Troschke, sein Kanal ist, im Grunde ist es wie eine Litwas-Säule. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man es zum Beispiel so, also wie gesagt, wenn ich mir ein Linus Tech Tips Video angucke, der halt eine Firma jetzt inzwischen hat mit 20 Angestellten und einem riesigen Ding, die wirklich einfach täglich Content raushauen, da ist in jedem Video ein Sponsor mit drin. Ich finde das nicht schlimm. Das finde ich auch nicht schlimm. Philipp DeFranco, 20 Angestellte, die haben einen Patreon-Account und trotzdem ist in jedem Video ein Werbespot drin. Aber es ist halt immer ein Werbespot. Ich habe mich auch noch nie beim Fernsehen aufgeregt. Wie? Da ist jetzt heute wieder Werbung im Fernsehen und gestern war auch schon Werbung? Das kann nicht sein. Ja, ja, du regst dich ja so ein bisschen auf, schon irgendwie, wenn sie kommt, aber Das muss man mal dazu sagen. Ich persönlich mag es auch nicht, Werbung zu sehen. Werbung ist halt nun mal in den meisten Fällen, es gibt auch richtig gut gemachte Werbespots, aber in den meisten Fällen ist Werbung einfach im Vergleich zu dem Content, den ich sehen will, störend, weil es hält mich ja gerade davon ab, sei es ein Pre-Roll-Spot oder sei es, dass jemand irgendwie kurz ein Sponsoring zwischendrin macht. Es hält mich von dem ab, was ich eigentlich angucken wollte. Deswegen verstehe ich den Frust, mir geht es ja genauso. Aber deswegen mögen die Leute ja mittlerweile diesen Stil, den auch einen, und das, deswegen hat Hand of Blood von diesem Anfangstweet, der schreibt ja aus einer Position, die für ihn sehr gemütlich ist, weil er einen Punkt gefunden hat, wo er Werbung auch nur dann macht, wenn sie wirklich zu ihm passt und wenn er ein Video daraus machen kann. Mhm. Und das hat da tatsächlich dann, es gab letztes Jahr dieses eine Video, in dem ich auch mitgewirkt habe, wo er so einen kleinen Mafia-Film gemacht hat. Und abstruserweise hat er dem Kunden, der, ich glaube, es ging um eine Uhr von, ich weiß nicht mal, welcher Hersteller das war, das ist so ein also fast unsichtbares Placement gewesen in dem Fall, dass du gar nicht richtig gesehen hast, wer ist jetzt denn eigentlich der Werbeträger in dem Fall, wenn du nicht genau darauf geachtet hast. Und das ist einer der seltenen Fälle. Und da muss man sagen, da hat er wirklich Glück. Und ich habe ja mit Evil Dead ist auch ähnlich gemacht. Ich denke mir halt so, wenn ich gerade über Evil Dead rede und es läuft jetzt bei Amazon, ist es eine perfekte Mischung. Wenn ich aber, so wie Aaron Troschke, in jedem Video eine andere Marke habe, ne, und ich dann du wirklich zu so einer Werbehure wirst, wo du nur noch, ne, dann machst du morgen für Milch, heute für Butter, übermorgen für einen Autohersteller. Aber wenn du das wirklich so einbinden würdest mit, übrigens, das heutige Video wird euch präsentiert von Butter und dann geht's weiter mit dem Inhalt, dann fände ich das weniger problematisch, also weil das ist ja dann wie ein Pre-Roll-Spot, das ist wie eine Radio-Werbung zwischendrin. Ja, das kann man machen, so, dann ist es halt wirklich auch relativ kurz. Ich bin da auch noch super unentschlossen, das muss ich ganz offen sagen, denn auf der einen Seite muss man sagen, für Content sollte man auch was bekommen, für guten Content. Und die Frage ist dann wirklich, die man sich stellen muss, ich sage auf der einen Seite, YouTube-Content ist häufig einfach nicht als solcher zu bezeichnen. Wir hatten heute gleich als erstes Thema von einem YouTuber gesprochen, der einfach fremde Inhalte nimmt. Und so ist es ja zu 90% bei vielen YouTubern. Das sind nicht nur die React-YouTuber. Ich rede auch wirklich über die Let's Player. Das Thema hatten wir schon mehrfach so. Da wird auch einfach fremder Content genommen und ein Spiel durchgespielt. Ja. Und ich rede da nicht von denen, die aufwendige Sachen schneiden aus den Let's Plays. Aber wenn du nicht mehr machst als wirklich das Mindestmaß und sich dann noch bei anderen frech bedienst und dann dafür Geld bekommst, ich glaube, das bringt die Leute auf die Barrikaden. Auf der anderen Seite, im Fernsehen läuft so viel Scheiße, wo Werbung davor geschaltet wird, wo man sich auch fragen muss, was bezahle ich? Also, warum tue ich mir das eigentlich an? Wenn ProSieben Big Bang Theory ausstrahlt zum 700 Milliardsten Mal, das ist ja auch eine Sache, die nicht selber gemacht haben. Das ist eine Lizenz, die sie einkaufen und dazwischen schalten sie Werbung. Das ist ja, da verdienen sie auch Geld mit dem Content anderer Leute. Aber es ist besser als zum Beispiel Zwangsabgaben. Ne? Das Thema GEZ-Gebühren ist ja auch so eine Sache, wo ganz viele Leute. Da regen sich auch wieder, wo ich auch wieder auch sagen muss, zu sagen, also ich finde, das ist eine so wichtige Institution. Da machen wir jetzt mal ein ganz anderes Fass auf. Das lassen wir jetzt auch mal sein. Aber ich wollte mal sagen, das wäre der nächste Schritt. Ja. Ihr seht, wir sind beide auch tatsächlich so ein bisschen, ich bin auch unschlüssig. Ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich bin kein Fan davon, Werbung zu machen und ich bin auch kein Fan davon, Werbung zu gucken, bin aber, und das ist vielleicht einfach in meiner Position als jemand, der inzwischen eine Familie hat und eine Firma hat und eben einfach Geld verdienen möchte und muss irgendwo, an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte gerne die Dinge machen, auf die ich Lust habe. Und für mich ist es jetzt endlich mal mehr Content auf meinem Kanal zu machen. Für mich ist es diesen Podcast zu machen, etc. Und das sind alles Dinge, die brauchen Zeit. Und für diese Zeit muss ich auch irgendwas verdienen, damit ich meinen Verpflichtungen als Geschäftsführer, als Vater, als für mich selbst auch einfach, für die Sachen, die ich einfach zum Überleben brauche, denen muss ich nachkommen. Und deswegen mache ich Werbung und ich versuche diese Werbung entweder sehr fließend in den Content zu integrieren, wenn es passt. Aber das Ding ist, was man noch dazu sagen muss, im Vergleich zu Hand of Blood oder auch zu dir, ich habe nur 178.000 Abonnenten aktuell. Ich kriege A, ganz andere Summen und B, ganz andere Mengen an Angebote. Jemand wie Hand of Blood kriegt wahrscheinlich am Tag 2, 3, 4, 5 Anfragen. Bei mir ist es halt so, ich schmeiße auch viel raus. Ich hatte gerade neulich eine Anfrage zum Beispiel von einem Unternehmen, die so meinen, so, ey, wir zahlen dir super viel Geld. Wir sind eine Website, die Schüler und Studenten unterstützt, dabei ihre Inhalte zu lernen, was auch immer. Wir helfen da. Gehe ich auf die Website, was ist das? Eine Website, wo andere Leute dir die Hausarbeiten und Bachelorarbeiten und Masterarbeiten für dich schreiben als Ghostwriter und garantieren, dass es halt plagiatsfrei ist, weil es halt echte Menschen sind, die das für dich schreiben. Aber es ist natürlich Betrug. Ja. Da sage ich sofort, ist mir egal, wie viel Geld ihr mir zahlt. Das mache ich nicht. Aber jemand wie Bubble, wo ich sage, so, ich habe die App ausprobiert, ich finde die solide. Oder wie Jimdo, die wir auch schon als Sponsor in dem Podcast hatten. Genau, ja, im Podcast hatten wir ja auch schon. Ist ein solider Anbieter, sehr renommiert. Entweder man nutzt es oder man nutzt es nicht. Wir stellen es euch vor und dadurch sind wir in der Lage, mehr von dem zu machen, was wir gerne tun und was ihr gerne konsumiert. Genau, wir haben das Geld, was wir dafür bekommen, ist bei uns jetzt zum Beispiel so, das haben wir uns nicht auf unsere Kontos überwiesen, sondern wir haben ein kleines Portemonnaie gekauft, in rosa mit so einem Schweinchen drauf und das haben wir da reingemacht, weil wir nämlich gerne wir wollen noch Fotos machen, professionelle, weil ehrlich gesagt, wir haben unser Thumbnail ist scheiße. Ja, wir sind einfach gestartet mit diesem Podcast und dass der so viel gehört hat, wird, das haben wir gar nicht geahnt. Und das Logo muss man dazu sagen, das Logo von Lästerschwestern ist aus einem Video von vor anderthalb Jahren oder so, was wir beide zusammen gedreht haben, vor Schwarz, wo ich einfach ein Gesicht von dir und ein Gesicht von mir rausgescreenshottet habe und dann zusammengeshoppt habe auf dieses Logo. Genau, und das so soll es nicht bleiben. Außerdem möchten wir gerne einen Werbespot drehen, der nicht im Fernsehen kommt, aber den wir auf unseren YouTube-Kanälen, denn bei mir zum Beispiel hat, glaube ich, meine ganze Community auf YouTube noch gar nicht mitbekommen, dass es diesen Podcast gibt. Deswegen, wir versuchen das zu investieren, damit es weitere schöne Podcasts gibt. Nächste Woche gibt es noch mal einen. Danach müssen wir leider eine Woche pausieren. Noch Pause, habe ich im Skiurlaub. Skiurlaub. Ja. Wie oft du dieses Jahr schon in irgendwelchen Urlauben warst, Robin? Einmal. Da seht ihr, wo Urlaub. Euer Geld hinkommt. Das ist der erste Urlaub. Obwohl es ja gar nicht euer Geld. Wir sagen mal tschüss. Ja. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Schreibt mal eure Meinung, wie immer, auf Twitter oder auch anderswo. Bis dann. Ich gucke jetzt Nischen-YouTuber.